Wenn es Ihnen recht ist, Herr Ranke, dann wollen wir jetzt anfangen. 6:30. Jeden Morgen ging Mauvaisin zuerst in die Garage. Um diese Zeit wird getankt, wenn jemand etwas für sich herausschlagen wollte. Er passt also auf. Er pflanzte sich die Hände auf den Rücken vor der Tür auf, ohne mit jemandem zu sprechen. Er sah bloß zu. Im Winter trug er einen dicken schwarzen Mantel. Er sah zu und ließ sich nichts entgehen. Dann ging er in den Glaskäfig. Ein Blick auf die Abrechnung von gestern Abend. Wenn ihm etwas missfiel, zog er einen dicken roten Rotstift aus seiner Tasche und notierte etwas auf einen Zettel. Jeder hatte Angst, einen solchen Notizzettel auf seinem Tisch zu finden. Sprach er denn nicht mit seinen Leuten? Nein, immer nur der Rotstift und die Zettel. Unheimlich, so ein Chef. So. Die Tanks sind gefüllt, die Wagen sind fast alle losgefahren. Jetzt begab er sich zum Hafen. Unterwegs steckte sich die erste Pfeife an. Also, gehen Sie nicht so schnell. Ihr Onkel ging langsam und schwer. Langsam und schwer. Ich bin 54 Jahre alt. Morgennebel schmeckt bitter. Pflaster ist nass, kalt. Bin mit mir allein. Was haben Sie inzwischen von den Geschäften Ihres Onkels erfahren? Was sagten Sie? Haben Sie inzwischen den Überblick über das Vermögen und die Geschäfte Ihres Onkels? Ja, im Laufe dieses Winters berechnete ich ungefähr... Einige Millionen, nicht wahr? Es sind über 10 Millionen. Er besaß 40% der Aktien der Reederei Plantel, ebenso viel von der Hochseefischerei Babin. Er war fast alleiniger Besitzer der Firma Eloi. Da eine Schuldverschreibung, verstehen Sie? Ja, ja, ja. Er besaß die Garage nach der Straße nach Rochefort, besaß 5 Tankstellen, ein Elektrogeschäft und ein Phosphatlager. Ja, und die kleinen Geschäfte? Er besaß vor allen Dingen Anteile an Fischkuttern. Hohe Anteile? Ziemlich. Bei den Schlussabrechnungen erwies es sich dann, dass die meisten Besitzer der Kutter im Grunde genommen seine Angestellten waren. Sie sind hier noch ziemlich unbekannt, Monsieur Gilles, aber Ihr Onkel wurde auf seinem Morgenspaziergang von jedem begrüßt. Er antwortete kaum, mit einem Grunzen allenfalls. Und was tat er hier am Hafen? Ja, sehen Sie, er beobachtete. Er hatte seine eigene Art dabei. Er schätzte die Anzahl der Fänge, den Preis der Seezunge und des Schellfisches. Danach konnten die Fische noch ruhig versuchen, ihn zu betrügen. Jetzt beginnt der Verkauf. Kommen Sie, Ihr Onkel braucht auch nicht länger zu bleiben. 9 Uhr. Ja, jetzt ging er in das Bankhaus Ouvrard. Ja. Ja, da saß er ja auch mit drin. Es gehörte eher ihm als Monsieur Ouvrard. Na, dann kommen Sie, lassen Sie uns eintreten. Ja. Bitte schön. Guten Morgen, die Herren. Morgen. Herr Mauvaisin, Herr Ranke, schönen guten Morgen, die Herren. Sagen Sie, Monsieur Ouvrard, mein Onkel kam doch jeden Morgen zu Ihnen, nicht wahr? Ja, ja, ganz recht. Pünktlich auf die Minute. Gleichzeitig mit den Angestellten. Den Hut behielt er auf. Er behielt überall den Hut auf. Ja, dann ging er hier durch die Schranke und beugte sich über die Post, die gerade sortiert wird. Dann setzte er sich in meinen Stuhl, blätterte die Telegramme durch, die letzten Kurse der ausländischen Börsen. Manchmal notierte er einen Auftrag. Er hatte einen dicken Rotstift in der Tasche. Und er notierte und dann ging er wieder durch die Schranke zurück und... Hören Sie? 9:30. Café de la Poste. Hier an diesem Tisch saß er immer. Was darf ich den Herrn bringen? 2 Weißweine. 2 Weißweine, sofort. Mit Sprudel oder? Nein, ohne Sprudel. Sofort, meine Herren. Ihr Onkel trank ihn mit Sodawasser, aber ich habe gedacht, dass Sie das nicht mögen. Sieht alles so heiter aus. Dienstmädchen putzen die Fenster. Dort steht jemand in Hemdsärmeln vor der Tür und atmet die Morgenluft ein. Alles lebt und lächelt. Er lächelte nie. Er las hier die 3 Morgenzeitungen und er lächelte nie. Er ging durch die Straße und die ganze Stadt streifte ihn. 20 Jahre lang. Hunderte von Angestellten und Arbeitern und alle hingen sich von ihm ab. Nicht einer, der nicht von ihm abhing. Und die Großen der Stadt belauerten ängstlich die Schläge, die er mit seinem Rotstift austeilte. 20 Jahre lang. Bis eines Tages jemand unter diesen Leuten, die er tyrannisierte, den Entschluss fasste, ihn zu beseitigen. Irgendjemand, der den genauen Stundenplan kannte, der wusste, wo Mauvaisin aß und trank. Und der hat dann alle Nerven zusammengenommen und ihm Wochen hindurch Arsenik beigebracht. Wochen hindurch, Tag für Tag. Tag für Tag. Also bis jetzt haben wir den Morgenkaffee zu Hause, den meine Schwester bereitete. Den Weißwein mit Sodawasser im Café de la Poste. Und jetzt die Bar Lorrain. 11 Uhr, hier traf ihr Onkel mit Herrn Babin zusammen. Oh, na, wen sehe ich denn da, mein junger Freund? Na, wie freue ich mich. Ja, wissen Sie, dass um diese Zeit regelmäßig Ihr Onkel hierher kam? Guten Tag, Herr Babin. Dürfen wir uns zu Ihnen setzen? Ja, na, aber gewiss doch. Na, aber bitte, bitte. Bitte. Ah, Inspektor Renquet, nicht wahr? Ja. Ja, man behauptet, Sie hätten sich gerade pensionieren lassen. Stimmt das? Dann brauche ich also nicht zu vermuten, dass Sie etwa ein kleines Verhör anstellen wollen. Ich will nur wissen, was mein Onkel hier getan hat. Ja, nur wir haben einiges Geschäftliche erledigt. Und was trank mein Onkel? Portwein. Dort auf dem Buffet steht doch noch eine Flasche Portwein. Ist das der, den Herr Mauvaisin zu trinken pflegte? Sie können ihn ruhig mitnehmen, wenn es Sie interessiert, Herr Renke. Bitte nehmen Sie doch ganz ungeniert mit. Um die Mittagszeit ging er nach Hause, ruhte sich eine Stunde lang aus. Er saß dabei in seinem Zimmer auf dem Sessel mit herabhängenden Armen, mit geschlossenen Augen. Eine Stunde lang. Dann ging er nach unten ins Büro. Ich war Monsieur Lepin, mein Onkel suchte sich jeden Tag um diese Stunde auf. Er kam herein und setzte sich ohne ein Wort an meinen Platz. Sie meinen an seinen Platz? Nein, an meinen Platz. Sie sind hier der Buchhalter, Herr Lepin? Seit 20 Jahren. Ich habe ihm mal vorgeschlagen, sich einen eigenen Schreibtisch aufstellen zu lassen, aber er wollte nicht. Er sah mich nur an, als wünschte er nicht, dass ich mich in Dinge einmische, von denen ich nichts verstehe. Er besaß nicht mal einen eigenen Federhalter, er nahm immer meinen. Was tat er dann? Er unterschrieb die Post, die bereit lag. Man konnte glauben, er lese kein Wort, aber er wusste ganz genau, was er unterschrieb. Von Zeit zu Zeit stöhnte er und sah durch die Scheiben und dann stand er auf und sagte, guten Tag, Monsieur Lepin. Redete er alle mit Monsieur? Alle, auch den jüngsten Lehrling. Aber er hatte so eine besondere Art, das auszusprechen. Man wusste nie, ob er sich lustig machte oder ob er es verächtlich meinte. Vielen Dank, Monsieur Lepin, vielen Dank, das genügt. Wissen Sie, Ranke, was mir bisher am meisten aufgefallen ist? Nein, was? Dass er immer so völlig einsam war, mitten unter allen Menschen. Er sprach fast nichts. Brummte höchstens vor sich hin. Ja, im Hause der Witwe Eloir wurde er der Bär genannt. Um 5 Uhr ging er jeden Tag zu Madame Eloir. Wenn ihre Tante ihn kommen sah, meldete sie laut, der Bär kommt. Woher haben Sie denn das, Monsieur Ranke? Das hat mir der Lagerverwalter bei Madame Eloir erzählt. Ich habe mir erlaubt, doch ganz genaue Tatsachenberichte zu erfragen. Also, wenn ihr Vetter Bob im Laden war, musste er sofort verschwinden. Ihr Onkel mochte ihn nicht, er nannte ihn den Lumpen. Und ihre Tante Eloa wagte nichts darauf zu entgegnen. Was macht ihr Sohn der Lump? Erkundigte er sich laut. Vor allen Angestellten, Hut auf den Kopf, die Hände in den Hosentaschen. Dann ging er im Lager herum, besah alles, nahm zum Beispiel eine Büchse Sardinen in die Hand, beroch sie. Wer hat ihn das verkauft und für wie viel? Tja, ja, ja. Sagen Sie, hat er bei Madame Eloa etwas zu sich genommen? Ja, Tee. Erst wenn das Dienstmädchen im Büro serviert hatte, betrat Octave Mauvaisin den Raum. Und dann ließ er sich am Schreibtisch meiner Tante nieder, als sei er der Chef. Ja, genau so, wie überall. Er las die Briefe, die Rechnung, alles, was ihm unter die Hände kam. Durch Darlehen und Hypotheken und verschiedene Manipulationen war er im Grunde genommen Besitzer dieses Geschäfts geworden. Wollen Sie nicht reingehen? Nein, nein, nein, nicht sehr gerne. Ich glaube, Madame Eloir fürchtet, ich könnte sie von einem Tag zum anderen auf die Straße setzen. Ich wäre natürlich dazu berechtigt, aber ich denke nicht daran. Gehen Sie trotzdem hinein. Ich warte inzwischen auf Sie. Gut. Tag, Tante. Sie wünschen? Entschuldigen Sie, Tante, ich wollte nicht stören. Sie fühlen sich hier wie zu Hause, nicht wahr? Bald werden Sie es sogar ganz sein. Aber ich bitte Sie, Madame Eloy. Hören Sie, Gilles. Ich bin schließlich die Schwester Ihrer Mutter, nicht wahr? Ich kann es nicht einfach hinnehmen, dass Sie Polizisten ausschicken, um dieses Haus zu belauern. Monsieur Ranke ist nicht mehr bei der Polizei. Aber er steht draußen, auf der anderen Straßenseite wartet er. Ich wollte allein zu Ihnen kommen, Tante. Ich Am möchte... Ende dieses Monates wird mein Platz hier frei sein. Das ist es ja, was Sie wünschen, nicht wahr? Hallo, Mama! Wer ist denn bei dir? Bleib draußen, Bob. Wir haben etwas zu besprechen, dein Vetter Mauvoisin und ich. Sie sind also dieser neue Vetter. Sie waren lange verreist, nicht wahr? Was geht's dir in Däubel an? Bob, geh jetzt nach oben, mach keine Geschichten. Ist es wahr, dass Sie Mama vor die Tür setzen wollen? Ist es wahr, dass Sie hier allerhand Polizisten herumschnüffeln lassen? Sie... Bob, hör Sie... auf! Geh, hörst du, geh jetzt sofort nach oben! Ich gehe ja schon. Aber dieser hergelaufene Zirkusvetter soll nicht so scheinheilig tun. Ist ja allerhand zu hören, was er treibt im Hause seines Onkels. Bob, du bist ja betrunken, also geh jetzt, geh! Gut, gut, ich gehe ja schon. Bob ist manchmal etwas heftig. Und ich dachte, Sie würden Freunde werden. Ich glaube, ich habe zurzeit in dieser Stadt keine Freunde, Tante. Ich möchte Sie auch nicht länger aufhalten, wenn Sie gestatten. Leben Sie wohl. Nun, Sie sind aber rasch zurück, Monsieur Gilles. Es war sehr unangenehm. Frau Eloy scheint mich aus irgendeinem Grund zu hassen. Ja, seine Gläubige hasst man immer. Ja, und jetzt? Sind wir jetzt am Ende? Ja. Nein, da ist noch etwas. Jede zweite Woche fuhr Ihr Onkel für mehrere Stunden mit dem Wagen aus der Stadt. Wohin? Er schwieg über diese Ausflüge. Aber ich habe seinen alten Chauffeur befragt. Mauvoisin ließ sich nach Nieul-sur-Mer fahren. Und was wollte er in Nieul-sur-Mer? Er besuchte eine Cousine, eine Frau Henriquet. Ihr Mann ist Briefträger in Nieul-sur-Mer. Ja, mehr weiß ich nicht. Hm. Ja, das Dorf ist nicht weit von hier. Vielleicht sollte ich dort morgen mal hinfahren. Meinen Sie nicht auch? Ja, ja, schaden könnte es nicht. Hast du was gefunden, Gilles? Ach, Colette, ich bin seinen Spuren nachgegangen. Ich habe gesehen, was für ein Mensch er war. Ein trauriger, schrecklich einsamer Mann. Zwischen ihm und den anderen gab es keine Brücke. Ich dachte, du hättest etwas greifbar. Er muss eine Art Geheimnis in seiner Seele gehabt haben. Nichts Greifbares, nichts Reales, verstehst du? Eher so etwas wie ein Gefühl, ein Ursprung des Trostes. Wie hätte er sonst sein Leben ertragen? Aber das sind Fantasien, Gilles, das alles nützt. Eine Art Zuflucht muss es gewesen sein. Wenn ich das erkennen könnte, vielleicht könnte ich dann dieses rätselhafte Wort mit den 5 Buchstaben erraten. Ich muss weiter suchen, Morgen werde ich wieder verhört. Wieder sitze ich diesen Leuten gegenüber und spüre, dass sie mir kein Wort glauben, was... Soll ich Ihnen sagen, wenn Sie mich eiskalt ansehen und denken, gesteh doch endlich... Sag die Wahrheit. Sag einfach die Wahrheit. Ach, Gilles, die Wahrheit. Selbst die Wahrheit klingt falsch, wenn Sie einen so ansehen, durch und durch. Wenn man in solch einem Verdacht steht. Auf den Spuren seines Onkels ist er durch die Stadt gegangen, sagten Sie. Es sah genauso aus, Herr Blattel. Der ist doch verrückt. Ob er dabei wenigstens begriffen hat, was für ein Unterschied zwischen ihm und dem alten Oktav besteht? Ich weiß nicht, was er begreift. Ich weiß nur, dass er von nichts zurückschreckt. Der kann uns eines Tages noch gefährlich werden. Nein, er wird nicht mehr lange in La Rochelle bleiben. Dafür werde ich sorgen. Ich werde mit dem Staatsanwalt reden, dass das Frauenzimmer endlich ins Gefängnis kommt. Dann ist der junge Windel weich und wir werden ihm unsere Bedingungen diktieren. Das Syndikat verlässt sich ganz auf Sie, Herr Platte. Sie sind schon mit schwierigeren Dingen fertig geworden. Sie auch, meine Liebe. Sie auch. Ja? Guten Tag, ich bin Gilles Mauvoisin. Ich möchte Frau Henriquet sprechen. Sind Sie es? Bitte kommen Sie rein. Danke. Sie sehen nicht danach aus, als ob Sie uns einen Teil der Erbschaft bringen. Dabei war ich genauso nah mit Octave Mauvoisin verwandt wie Sie. Ich weiß, er war Ihr Vetter, nicht wahr? Mein leiblicher Vetter. Ich habe ein paar Naschereien für die Kinder mitgebracht, bitte sehr. Naja, auch was. Er hat Ihnen niemals irgendwas mitgebracht. Da! Oh, oh, da ist alles! So, jetzt raus mit euch zum Spiel! Sechs Kinder haben Sie, nicht wahr? Sieben. Eine liegt im Bett. Sie hat Masern. Setzen Sie sich doch. Danke. Er hat sich nie um die Kinder gekümmert. Er sagte nur manchmal, schade, dass sie nicht Mauvasin heißen. Tja, wenn das Mauvasins gewesen wären, hätte vielleicht eines von meinen Kindern die Erbschaft bekommen, statt eines Fremden. Denn sie hat er doch nicht mal gekannt. Mit welcher Summe haben Sie denn gerechnet? Weiß ich das. Auf alle Fälle etwas, um die Kinder großzuziehen. Hm. Nehmen Sie erstmal diese 5000 Francs. Ich werde Ihnen später noch mehr bringen. Was? Was verlangen Sie dafür? Nichts. Ich will nur wissen, warum Ihr Vetter Octave Sie besucht hat. Was tat er? Was sagte er? Wie hat er sich hier benommen? Er kam jede zweite Woche, regelmäßig. Aber warum er kam, das kann ich Ihnen nicht sagen. Meinetwegen bestimmt nicht. Hat er sich mit Ihnen unterhalten? Nein. Er setzte sich in den Lehnstuhl da, in dem Sie gerade sitzen, und starrte vor sich hin. Das ist übrigens der Lehnstuhl seines Vaters. Hm. Und die beiden Bilder da vorne an der Wand? Das eine ist meine Mutter. Sie sehen ja ähnlich. Und das andere? Das andere ist seine Mutter. Die beiden waren Schwestern. Seine Mutter... Zartes, unirdisches Gesicht. Ebenso reine und klare Züge wie Colette. Vielleicht hat er sich in Colette nur deshalb verliebt, weil sie seiner Mutter ähnlich sah. Sagten Sie was? Ein hübsches Mädchen ist sie gewesen mit 18, das muss man sagen. Wie? Hier saß mein Onkel, ja? Und starrte Löcher in die Luft oder guckte auf das Bild. Vielleicht schlief er auch, ich weiß nicht. Und draußen wartete der Chauffeur stundenlang und las inzwischen die Zeitung. Wie hieß seine Mutter? Marie Mauvasin, geborene Biron. Sie war 62, als sie starb. Kam mein Onkel zur Beerdigung? Ja, er kam. Er stand dabei und ließ sich anstaunen. Er war ja ein reicher Mann geworden. Und seitdem ist er dann alle zwei Wochen hergekommen. Seltsam. Hat er nicht versucht, das Bild mitzunehmen? Ja, wollte es haben, aber ich sagte nein. Hat er es Ihnen nicht abkaufen wollen? Später hat er mir Geld angeboten. Ja, und warum haben Sie es ihm nicht verkauft? Wenn ich einmal nein gesagt habe, bleib's dabei. Und das Haus, ist das sein Elternhaus? Ja, hier ist er aufgewachsen. Allerdings ging er schon als ganz junger Mann nach La Rochelle. Und dann blieb er da und wurde Millionär. Tja. Ja. Gut, ich danke Ihnen, Frau Arike. Schönen Dank. Ich gehe dann wieder. Leben Sie wohl. Einsam. Hart, nicht ein einziger Freund. Er erobert eine Welt, die er verachtet. Er ist reich, aber er hat nichts davon. Er dreht sich wie der Stundenzeiger der Uhr. Alles ist einsam, dürr und öde. Und nur in dem armen alten Hause, da hat er manchmal ein paar Stunden etwas Menschliches. Liebe. Da ist er zu seiner Mutter zurückgekehrt. Und nur um das zu sehen und zu fühlen, kommt er immer wieder her. Immer wieder her. Wegen einer alten Frau, die längst tot ist und die Marie Mauvoisin ist. Da nicht zu lachen, wir alten Afrikaner sind durstig. Das ist unsere Tragik. Darum kriegen wir auch Frisch. Ich muss noch etwas nachdenken. Ich glaube, ich habe das Wort gefunden. Was wünscht der Herr? Ein Zitronensaft. Oder egal, bringen Sie ein Glas Bier. Bitte sehr. Ich glaube, ich könnte das Wort gefunden haben. Bitte schön. Sagen Sie, es ist ja ein furchtbarer Krach. Haben Sie nicht einen anderen Platz? Halt da mal ruhig. Na? Das ist der junge Herr Eloy. Er scheint etwas gegen Sie zu haben. Kenne ich gar nicht. Wer behauptet hier, dass ich mich aufspiele? Ruhig, Bob, niemand behauptet das. Da ist ja mein sauberer Vetter, nicht wahr? Bob, nimm dich zusammen, du hast zu viel getrunken. Geht die Spioniererei weiter? Geht sie weiter? Bob, ja? Komm zurück, was machst du? Sei doch vernünftig, Mensch! Sie können mir wohl nicht antworten, was? Sie sind aber reichlich stolz für einen Burschen, der mit der Frau schläft, die seinen Onkel vergiftet hat. Schweigen Sie! Ah. Auch noch frech werden. Du kleiner Dreckfink. Wenn ich bedenke, dass so etwas meine Mutter verhöhnt und eine mit der Polizei kommt. Oh! Es kommt! Hey! Lass das! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Weg! So, die haben sich aber arg zugerichtet. Das ist nicht so schlimm. Bisschen Blut im Gesicht. Bringen Sie mal Wasser her. Aha, der junge Herr Eloy, der war schon immer so. Und seit er aus Paris zurück ist, ist er noch wilder. Er war betrunken, müssen Sie verstehen, mitten am helllichten Vormittag. Na, wahrscheinlich haben Sie ihn irgendwann beleidigt oder so. Na, der lässt sich nämlich nichts gefallen. Und dann hat er Sie angesehen mit dem Blick eines Mörders. Was sagten Sie? Mit dem Blick eines... Schon gut, ich fahre jetzt nach Hause. Spuckt und verprügelt. Wie der letzte Dreck. Und ich war doch so froh, ich hatte doch... Was hatte ich doch? Er hätte mich ohne weiteres totgeschlagen. Weshalb diese Wut? Um Gottes Willen, Gilles, wie siehst du aus? Prügelei. Frag nicht. Und du? Ich warte. Ich habe auf alle Fälle meinen Handkoffer gepackt. Alles, was ich für einige Wochen brauche. Warum bist du verreisen? Gilles, was hast du? Du weißt doch, was los... Warte mal. Koffer? Wieso Koffer? Der Untersuchungsrichter hat mir angedeutet, dass er mich wahrscheinlich dort behalten wird. Im Gefängnis? Ja. Wenn sie dich erst eingesperrt haben, dann lassen sie dich nie mehr heraus. Sie prügeln und spucken einen an und werfen mit Flaschen. Was hast du erlebt? Wo warst du? Ich war in, wie heißt das doch, bei einer Frau in Jussumer, eine kleine schiefe Hütte, ein Bild an der Wand. Colette? Jetzt weiß ich wieder alles. Ich glaube, ich habe das Wort gefunden. Das Wort, komm, rasch. Oh, welches Wort? 5 Buchstaben, das Wort heißt Marie. Das ist der Name seiner Mutter. Marie Mauvoisin. Sie war der einzige Mensch, an dem er wirklich hing. Als sie gestorben war, vorher hatte sich kaum... Ihr Haus war sein Zufluchtsort. Es war sein Geheimnis, sein einziger Traum. So, stell das Wort ein. M-A... Vielleicht hast du recht. Er wollte, dass irgendjemand das erriete, dass ich es erriete, dass ein fremder, junger Mensch, wenn ich dazu imstande wäre... Jetzt den Schlüssel. Hier. Wahrhaftig, das Wort stimmt. Der Schlüssel dreht sich. Der Schrank ist offen. Was ist denn das? Ein Stapel von grauen Umschlägen? Ein ganzer Stapel? Gib mal her. Auf jedem steht ein Name mit Rotstift. Ja, das muss es sein. Das ist sein Geheimarchiv. Wir müssen die Umschläge öffnen. Der oberste hier, was ist denn das? Gérard Mauvoisin. Mein Vater. Wie kommt denn der Name meines Vaters hierher? Briefe? Telegramme? Mein Vater schreibt... Vor 10 Jahren aus Wien. Seit 2 Monaten auf Arbeitssuche. Längst alles ins Pfandhaus getragen. Meine Frau ist schwer erkrankt. Sofortige Gallenoperation notwendig. Wenn du uns nicht eiligst unterstrichen, 2.000 oder 3.000 Francs schickst, dann weiß ich nicht mehr wie. Was ist denn, Gilles? Meine Mutter ist niemals in Wien krank gewesen. War nie die Rede davon, dass sie operiert werden müsse. Wir hatten einfach kein Geld. Ich schwöre dir, dass ich diesmal alles zurückzahlen werde, sobald... Das war also nicht das erste Mal. Lass das doch, Gilles. Dein Vater ist tot. Ich hatte immer gedacht, dass mein Vater trotz aller Armut nie die Würde verlieren würde. Und hier die Telegramme. SOS erwarte ganz bestimmt telegrafische Überweisung. Lage dramatisch. Das sind lauter Lügen. Kleine, erbärmliche Lügen. Gott, hätte ich doch das nie gelesen. Du bist ein Kind, Schiel. Du sollst es dir nicht so zu Herzen nehmen, denn Vater wusste keinen anderen Ausweg. Aber schäbige Bettelbriefe schreiben. Siehst du, so war dein Onkel. Wenn es dir schon gelänge, sein Geheimnis zu erraten, solltest du dafür als Erster einen Schlag ins Gesicht bekommen. Darum lag der Brief oben auf. Aber wir müssen doch wohl alles durchlesen. Alles lesen wird seine Zeit dauern. Hörst du? Wer ist das? Madame Colette. Madame, der Kommissar ist da. Er will Madame dem Untersuchungsrichter vorführen. Ich komme. Der Kommissar sagt, Madame möchte vielleicht gleich auf alle Fälle gleich einen Gesagten mitnehmen. Madame Auboisin. Gilles, willst du mir helfen? Ja. Dann ruf Plantel an oder geh zu ihm und sag ihm, der Tresor ist auf. Nichts weiter. Nur, der Tresor ist auf. Leb wohl, Gilles. Leb wohl, Colette. Colette. Draußen scheint die Sonne. Alles ist unverändert. Die Kinder spielen und die Wagen fahren. Und Colette neben dem Kommissar wie ein Sträfling. Und mein Vater, der Bettelbriefschreiber. Der Tresor ist auf. Und es ist Nacht. Mitten am helllichten Tag. Ist Ihnen jetzt besser? Was denn? Ach so, Monsieur Ranquet. Man hat Sie aber übel zugerichtet. Eine Prügelei, nichts weiter. Wo ist Colette? Madame Colette wird wohl noch eine Weile wegbleiben. Im Gefängnis? Nein, nein, Untersuchungshaft. Madame Colette soll mit Dr. Sauvager konfrontiert werden. Ist er denn auch verhaftet? Unter dem Verdacht der Mittäterschaft. Vielleicht hat er Madame Colette irgendwie belastet. Colette ist unschuldig. Darauf allein kommt es nicht an. Es kommt vielmehr darauf an, wer von den Personen, die ihr Onkel jeden Tag aufsuchte und mit denen er zu essen und zu trinken pflegte, hat irgendetwas mit Arsenik zu tun. Besitzt Arsenik oder könnte darüber verfügen. Ja, haben Sie einen Anhaltspunkt? Ja, sonderbarerweise im Geschäft von Frau Eloi. Da, wo Ihr Onkel täglich um 5 seinen Tee trank und 2 Scheiben Toast nahm. Was wissen Sie? Ich habe mit dem Lagerverwalter gesprochen. Er sagt mir, dass im Laden Arsenik gehandelt würde für die Schiffe zur Rattenvertilgung. Im vergangenen Frühjahr war eine Flasche im Lager angebrochen. Ein Kapitän hat sie zurückgewiesen, weil ihre Kapsel geöffnet war. Und was besagt das? Ja, einstweilen wenig. Es ist eine Möglichkeit, nichts weiter. Vor allem sehe ich keinerlei Motiv. Das Geschäft war bei meinem Onkel schwer verschuldet. Ja, das ist kein Motiv. Man kann seinen Gläubiger umbringen, aber nicht die Schulden. Ja, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Monsieur Ranquet. Sehen Sie die grauen Umschläge hier. Wir haben den Tresor geöffnet. Was? Das Archiv, das berühmte Archiv? Ja, die schreckliche Sammlung meines Onkels, die Quelle seiner Macht. Ich glaube, stehen abscheuliche Dinge drin. Oh, Plantel, Babin, Eloater, Notar, der Senator und also lauter bekannte Namen. Fangen wir an. Plantel. Das Foto eines jungen Burschen. Dahinter mit Rotstift ein Name. Gestorben mit 15 Jahren auf See. Was heißt denn das? Ein Schriftstück ist doch dabei. Ja. Ich könnte bei Gericht erzählen, wie die Espadon auf dem Felsen bei Dame verloren gegangen ist. Also, Espadon, sagen Sie? Ist das ein Schiff gewesen? Haben Sie davon gehört? Ja, ein Schiff mit einem Konstruktionsfehler. Die Espadon mit einer neuen Kühlanlage. Jede ihrer Fahrten bereitete Schwierigkeiten, kostete irrsinniges Geld. Und dann ging sie unter? Ja, in der Nähe von Las Palmas. Man meinte damals gerade im richtigen Moment. Die Besatzung wurde gerettet bis auf einen Schiffsjungen. Wie hieß der doch? Ne? Das ist vielleicht der Junge hier auf dem Foto. Ja, dann lassen Sie doch mal sehen. Bitte. Pierre? Ja, das war der Name. Und der Kapitän der Espadon hatte plötzlich ziemlich viel Geld und zog nach Paris. Er hatte eine Erbschaft gemacht, erzählte er. Seitdem trank er viel. Manche sagten, er wäre von Gewissensbissen geplagt worden. Nicht wegen des Schiffes, das er untergehen ließ, sondern wegen des Schiffsjungen, der dabei ums Leben kam. Ach so. Das Schiff gehörte Plantel? Ja. Yeah. Und diese eine Seite Papier mit der Aussage des Kapitäns und das Foto, das ist dem... Eine furchtbare Waffe in ihrer Hand. Hätte nicht gedacht, dass es so ekelhaft und so finster sein würde, was wir da finden. Weiter. Den nächsten Brief, ja? Eloi. Drei Wechsel. Jeder auf 10.000 Francs. Zeigen Sie unterschrieben doch mal. Mit... Mauvoisin. Die Unterschrift. Ja, und ein Schriftstück. Ich, der Unterzeichnete Robert Eloi, das ist mein Vetter Bob, bescheinige hiermit, dass ich, um meine Schulden zu bezahlen, drei Wechsel über je 10.000 Francs in Umlauf gesetzt habe. Die Blanketts habe ich aus dem Büro von Herrn Mauvoisin entwendet und mit seinem Namen unterschrieben. Erinnern Sie sich? Der Lump. Und jetzt kommt... Ich verpflichte mich, Frankreich innerhalb eines Monats zu verlassen, um mich zum Dienst in der Kolonialtruppe zu melden. Datum und Unterschrift. Welches Datum? 10. April vorigen Jahres. Genau zwei Monate später starb Octave Mauvoisin. Und wo war Bob während dieser zwei Monate? In Paris. Dann kann er mit dem nichts zu tun haben, was inzwischen in La Rochelle geschah. Sind Sie dessen so sicher? Wenn in diesen zwei Monaten im Hause Eloi ein langsamer Mord geschehen ist, dann müsste der Mörder doch dabei gewesen sein. Warum? Ich verstehe Sie nicht. Ja, könnte man sich nicht vorstellen, dass das Gift, so wie es täglich verabfolgt werden soll, vorbereitet wird, hingestellt wird. Etwa ein Marmeladenglas, von dem sonst niemand etwas nimmt. Ein großes Glas, das dann im Laufe von zwei Monaten seine Wirkung tut. Und der es vorbereitet hat, ist gar nicht da. Sondern etwa... in Paris. Und er erscheint nur, wenn schon alles geschehen ist und räumt die Spuren weg. Das halten Sie für möglich? Für möglich, ja. Aber nicht mehr als eben nur für möglich. Und jetzt müssen Sie hart sein, Monsieur Gilles. Oder wollen Sie untätig zusehen, wie Madame Colette zermahlen wird zwischen den Mühlsteinen unserer Gerichtsbehörden? Dieser allzu fügsamen Behörden? Dr. Souverger? Sie standen jahrelang in intimer Beziehung zu Frau Colette Mauvoisin. Ja. Wie war das Verhältnis zwischen Frau Mauvoisin und ihrem Mann? Ich mache darauf aufmerksam, dass ich das Haus Mauvoisin seit mehr als 5 Jahren nicht betreten habe. Aber Frau Mauvoisin hat doch gelegentlich mit Ihnen über Ihren Mann gesprochen. Wie sprach sie über ihn? Ja, etwa freundlich? Das kann man nicht behaupten. Sie liebt ihn also nicht? Nein. Empfand sie ihm gegenüber so etwas wie Hass? Eher Hass. Also sie hasst ihren Mann. Ja. Hat sie Ihnen gesagt, dass sie wünschte, frei zu sein? Ja. Sprach sie davon, dass ihr Mann sterben könnte? Ja. Dass er bald sterben könnte? Aber ich schwöre, ich habe nie etwas anderes gedacht, als dass sie... Da der Mann doch 20 Jahre älter war als sie... Aber sie hat den Tod des Mannes als etwas Wünschenswertes hingestellt? Ja. Ah. Hat Frau Mauvoisin Sie irgendwann einmal um ein Rezept über ein rezeptpflichtiges Medikament gebeten? Nein, nein. Halten Sie es für möglich, dass Frau Mauvoisin sich anderweitig Arsenik beschafft haben könnte? Nicht durch mich. Anderweitig? Vielleicht. Kann sein. Ich habe jedenfalls nichts davon geahnt. Ich sage außerdem nochmals, ich bin seit mehr als 5 Jahren nicht mehr... Papa? Hier ist Plantel. Ja? Hören Sie, Papa. Eben hat mir der junge Mauvoisin mitgeteilt, dass er den Tresor geöffnet hat. Hallo. Hallo. Hallo. Der Tresor. Der Tresor von Mauvoisin. Hallo. Hallo. Hallo. Der Tresor. Der Tresor von Mauvoisin. Herr Notar, hören Sie mich, der Tresor ist geöffnet. Herr Notar, hören Sie mich, der Tresor ist geöffnet. La Rochelle. Von dieser Stadt habe ich geträumt. Papa und Mama, immer wieder sprachen sie von La Rochelle. La Rochelle, ein Bild unbeweglich in warmen, ruhigen Farben. Ein Hort des Friedens und der Wohlanständigkeit. Was werden Sie nun tun, Monsieur Gilles? Ich werde... Ich werde sofort zu Tante Eloa gehen. Na, jetzt am Abend zu Frau Eloa. Was erwarten Sie davon? Mit sämtlichen Papieren. Ja, mit sämtlichen Papieren. Der Tresor geöffnet. Der Tresor geöffnet. Ihre Sachen auch. Ihre Sachen auch. Alles. Ach, Sie sind es, Schiel. Kommen Sie herein. Guten Abend, Tante. Setzen Sie sich. Danke. Was haben Sie mir zu sagen? Nun? Ich warte. Man kann es nicht zulassen, dass sie verurteilt wird, Tante. Sie wissen genau, dass sie nichts getan hat. Deshalb sind Sie gekommen. Sie ist es, Sie allein. Sie muss gerettet werden, was? Sie hat meinen Onkel nicht vergiftet, das wissen Sie. Haben Sie die Wechsel schon zum Untersuchungsrichter geschickt? Gar nichts habe ich. Natürlich weiß ich alles, aber ich kann Ihnen keine Vorwürfe machen. Ich weiß, Octave Mauvoisin, er tat, als wolle er Ihnen helfen, und in Wirklichkeit nahm er Ihnen das Wenige ab, was Ihnen noch geblieben war. Ohne Gefühl und ohne Mitleid. Dabei spürten Sie die ganze Zeit, dass Bob eines Tages irgendeine Dummheit begehen würde. Und als er sie begangen hatte und mein Onkel verlangte, dass er verschwindet und in die Kolonialtruppen eintritt, da begannen Sie, seinen Tod zu planen. Nicht wahr, Tante? So ist es doch gewesen. Was fällt Ihnen ein? Sie spielen sich als Richter auf? Über mich? Nein. Ich bin kein Richter. Ich habe nichts zu tun mit der Justiz. Mir ist es auch ganz gleichgültig, ob ein Mörder bestraft wird oder nicht. Na, warum sind Sie dann hergekommen? An Ihrer Stelle, Tante, ist eine Frau angeklagt, die nichts getan hat. Immer diese Frau. Die interessiert mich nicht. An Ihrer Stelle angeklagt. Ich habe mit dieser Frau nichts zu schaffen. An Ihrer Stelle angeklagt. Na und? Was ist jetzt? Wollen Sie Bob ins Gefängnis bringen oder mich? Oder beide? Es muss etwas geschehen, Tante. Ich weiß nicht, was. Die Anklage könnte vielleicht in Ihrer Abwesenheit erhoben werden. Sie könnten sich mit Bob... Vielleicht könnten Sie sich... Ja, was denn? Was denn? Ich höre. Irgendwo im Ausland verbergen. Ich würde Ihnen... Sie würden mir Geld dafür geben, was? Das wollten Sie doch sagen. Ja, so viel Sie brauchen. Das könnte Ihnen so passen. Nein, mein lieber Schild. Nehmen Sie es doch Nein. an, dann. Sie gehen noch heute Nacht über die Grenze, und sobald Sie in Sicherheit sind, schicken Sie ein Geständnis Ihres Verbrechens, und dann verspreche ich... Sie schicken mir nach London oder nach Lissabon, Ihr verdammtes Geld. So viel Sie brauchen bis an Ihr Lebensende. Tante, ich will doch Ihr Bestes. Sie scheinheiliger Teufel, Sie... Ich bitte Sie. Herrgott, hören Sie, Tante, Sie stellen mich vor eine furchtbare Entscheidung. Ach, albernes Gewäsch. Sie zwingen mich, noch heute mit dem Staatsanwalt zu reden und ihm mitzuteilen, was ich weiß. Ach, tun Sie es doch. Beschuldigen Sie mich doch. Ich kann nicht anders handeln. Aber Sie vergessen eins, mein Lieber. Man wird Beweise von Ihnen verlangen. Kein sentimentales Gewäsch. Beweise. Ich habe genügend Beweise. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie sind ein ebenso geschickter Erpresser, wie Ihr Onkel einer war. Ein Geständnis? Och, das könnte Ihnen so passen. Nein, mein Freund. Ich habe Ihnen gesagt, was ich tun muss. Und was mich betrifft, ich werde mich verteidigen. Ich fürchte mich nicht vor Ihnen und vor Ihren Beweisen. Ich glaube, das ist alles, was wir uns zu sagen haben. Hier ist Ihr Hut. Ich mache Ihnen Licht. Und die Tür ist auf. Bitte gehen Sie. Bitte. Täuschungsmanöver oder neue Wendung. Neffe des Ermordeten versucht, Schuld auf andere Personen zu lenken. Täuschungsmanöver oder neue Wendung. Guten Morgen. Na, Herr Ranke, guten Morgen. Augenblick bitte. Ich habe heute 51 Briefe geschrieben und ich will noch ein übriges tun. Hallo? Hier ist Gilles Mauvoisin, Herr Plantel. Ja. Ich hoffe, Sie haben meinen Brief bekommen. Ich will Ihnen noch Folgendes sagen. Die Hetze gegen meine Tante Colette hat sofort aufzuhören. Kein Zeitungsartikel mehr. Sie, Herr Plantel, bieten Ihren ganzen Einfluss auf, dass die Untersuchung mit aller Schärfe und mit aller Unvoreingenommenheit weitergeführt wird. Und wie ich schon geschrieben habe, am gleichen Tag, an dem meine Tante Colette entlassen ist und ihre Unschuld erwiesen ist, werde ich in Ihrer Gegenwart 51 Schriftstücke dem Feuer übergeben. Ist das klar? Also. Wissen Sie, eben musste ich einen Moment lang an Ihren Onkel denken. Beinahe eine Ähnlichkeit. Das hat mir gestern schon jemand gesagt. Es war Unsinn, dass Sie gestern Abend zu Frau Eloa gegangen sind. Ich konnte nicht anders. Jetzt ist sie gewarnt. Das ändert nichts. Sie wird sich wehren. Oh, Sie kennen diese Frau nicht. Ein Verdacht genügt nicht, man braucht Beweise. Sobald der Staatsanwalt die Anklage erhoben hat, werde ich den besten Rechtsanwalt besorgen. Monsieur Gilles, das ist ein sehr guter Vorsatz, aber einstweilen genügen die vorhandenen Verdachtsmomente, nicht einmal Bob Eloire in Haft zu nehmen. Es handelt sich nicht um Bob Eloire. Sondern? Warten Sie es ab. Hausübung. Tut mir leid. Bei mir im Laden? Das ist aber sehr merkwürdig. Haben Sie eine gerichtliche Verfügung? Bitte? Die scheint zu stimmen. Also bitte, fangen Sie ruhig an. Los. Was suchen Sie denn? Ich suche die roten Kangen mit einem Totenkopf und der Inschrift Radozid Cornus. Ach die, dort stehen sie. Das ist ein Rattenvertilgungsmittel. Das haben wir immer vorrätig, solange der Laden besteht. Das Mittel enthält hauptsächlich Arsenik. Sie müssen also darüber ein besonderes Buch führen. Einkauf, Verkauf, an wen? Natürlich, habe ich auch. Hier bitte, hier ist das Buch. Hm. Lassen Sie mal sehen. Bezogen haben Sie 5 Dutzend Kannen, also 60 Stück. Davon wurden verkauft 10, 8, 10, eine. Im Ganzen 53 Flaschen. Die Prä zählen Sie nach, wie viele Kannen auf dem Regal stehen? 7 Flaschen, Herr Kommissar. Stimmt, genau. Und Sie haben nicht etwa eine Flasche angebrochen verkauft? Nein, das tue ich nie. Immer nur volle Kannen. Mit verschlossener Kapsel? Natürlich. Kennen Sie einen Kapitän namens Huard? Herr Kommissar, es kommen so viele verschiedene Kapitäne. Versuchen Sie sich zu erinnern, Frau Huard. War nicht Kapitän Huard bei Ihnen im vergangenen Sommer? Ende Juli, etwa 6 Wochen nach dem Tode von Octave Mauvoisin? Ich kann mich beim besten Willen nicht an Kapitän Huard erinnern. Übrigens, ich verstehe nicht den Zusammenhang, Herr Kommissar. Ich glaube, Sie verstehen ihn ganz gut, Frau Eloire. Sie behaupten also, dass zu der betreffenden Zeit keine angebrochene Kanne mit geöffneter Kapsel in Ihrem Geschäft war. Das weiß ich ganz genau. Noch eins. Sie haben da immer größere Partien verkauft. 10, 12 Kannen. Nur einmal eine einzige, und zwar am 24. Juni im vergangenen Jahr. Warum nur eine? Und an wen wurde die verkauft? Wenn der Kunde nur eine Kanne verlangt? Wer war der Kunde? Etwas unleserlich. Martison oder so ähnlich. Das Buch ist einstweilen beschlagnahmt, Frau Eloire. Und heute Nachmittag möchte der Untersuchungsrichter noch einiges mit Ihnen besprechen. Um 3 Uhr. Ab. Herr Kapitän, bitte nehmen Sie jetzt hier Platz. Kommissar. Untersuchungsrichter. Führen Sie Frau Eloire wieder herein. Bitte, Frau Eloire. Ja, bitte, Frau Eloire, hierher. Ja, Frau Eloire, Sie haben vorhin bestritten, dass sich eine halbvolle Kanne, die an Kapsel geöffnet war, in Ihrem Geschäft befunden hätte. Ich weiß nichts davon. Nichts? Nichts. Ach. Bitte, Kapitän, ja, erzielen Sie Ihre Beobachtung. Ich kaufte am 24. Juni im vorigen Jahr bei Frau Eloire allerhand ein fürs Schiff. Und darunter auch 7 Kannen Radicid Cornus. Und dann noch Verschiedenes. Und als dann die Sachen abgewogen wurden, dann sagte ich, geben Sie mir lieber noch eine Kanne von dem Zeugs. Und nahm noch eine 8. Kanne vom Regal und wollte es jetzt den anderen tun. Aber da sah ich, dass sie nur halb voll war und auch die Kapsel war geöffnet. Und ich machte Frau Eloire darauf aufmerksam und Frau Eloire tauschte mir die Kanne gegen eine volle Kanne an. Ja, danke, Kapitän, ja. Erinnern Sie sich daran, Frau Eloire? Nein. Aber Kapitän Huard kennen Sie doch. Ja, aber an seinen Besuch im vorigen Sommer kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht, dass einer der Angestellten etwas... Wir werden Ihre Angestellten darüber befragen. Kann ich jetzt gehen? Bitte. Das weiß ich nicht. Und täglich um 5 Uhr. Ja. Tee, Toast und was noch? Toast mit Orangenmarmelade. Jeden Nachmittag das Gleiche? Ja. Aßen Sie ebenfalls davon? Meistens nicht. Warum nicht? Ich halte keine Nachmittagsmahlzeit. Sie aßen also niemals mit? Nein. Vorhin sagten Sie meistens. Erinnern Sie sich daran? Nein. Ihr Dienstmädchen im Mai vorigen Jahres? Ich kann mich nicht erinnern. Dass dieses Dienstmädchen einen Tag lang krank war. Übelkeit, Gliederschmerzen. Sie werden immerwährend krank, die Mädchen. Manchmal blieb das Marmeladeglas eine halbe Stunde auf dem Tisch stehen. Möglich. Ist Ihnen bei einer solchen Gelegenheit niemals etwas aufgefallen? Was soll mir daran auffallen? Das bedeutet weniger drin war, als Herr Mauvoisin zurückgelassen hatte. Nein. Und dass am gleichen Abend das Dienstmädchen erkrankte. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Das kann nicht sein. Das ist Ihre Handschrift. Kapitän Martin. Quittung über eine Kanne Radicid von Ihnen nachträglich gefälscht. Nein. Warum haben Sie die Quittung gefälscht? Das ist nicht wahr! Frau Eloi, ich muss Sie verhaften. Das Dienstmädchen erkrankte unmittelbar nach dem... Nein, das ist nicht wahr! Sie haben die angebrochene Kanne vernichtet! Nein! Ihr Lagerverwalter behauptet aber, dass Sie die Kanne... Ich verkünde nun das Urteil. Die angeklagte Gérardine Eloi wird wegen verübten Mordes zu einer Zuchthausstrafe von 20 Jahren verurteilt. Meine Mutter ist gestorben. Ganz allein. Während ich im Gefängnis war. Jetzt habe ich niemanden mehr. Und deinen Freund Maurice, den Arzt? Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Er ist verbittert. Er macht mich für alles verantwortlich, was ihm zugestoßen ist. Und ich werde ihn nicht mehr sehen. Hör zu, Colette. Ich gehe fort von hier. Wohin, Gilles? Ich weiß noch nicht. Diese Stadt bedrückt mich, wie mich kein Ort der Welt bedrücken könnte. Aber hier gehört dir doch so viel. Du kannst das doch nicht einfach liegen lassen. Das große Erbe war nichts als die Hinterlassenschaft eines Erpressers. Und die Schwester meiner Mutter habe ich ins Zuchthaus gebracht. Aber jetzt ist doch alles gewesen. Du könntest ein neues Leben beginnen. Davor eben fürchte ich mich. Wenn man sich in dieser Stadt durchsetzen will, dann wohl nur auf die Art, wie Octave Mauvoisin es getan hat. Du wirst nie so werden wie dein Onkel. Bist du sicher? Nein, ich gehe lieber weg. Ich habe alles mit Lepard besprochen. Er wird die Geschäfte weiterführen besser als ich. Und ich brauche nicht viel. Ich will aber, wenn ich weggehe, nicht allein weggehen. Nicht allein? Nein. Sondern mit dir. Genauso wie meine Eltern hier einmal weggegangen sind, für immer. Oder weißt du etwas, was du lieber tätest? Nein. Nichts. Du warst einmal Platzanweiserin in einem Kino. Damals war ich glücklich. Und ich spielte verschiedene Instrumente im Zirkus. Damals war ich glücklich. Passen wir nicht gut zusammen? Wenn du wüsstest, wie herrlich mir die Freiheit vorkommt. Wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe.